kann dich sehen, wie du leuchtest, in der Menge, wie du lachst, wie du singst und wie du fliegst. Es ist heller als dein Licht, ich seh nichts außer dich. So ein Mädchen, tanz für mich. Es ist laut auf die Musik, es verstummt jedes Mal, wenn du dich zum Tanz bewegst. Ein langer Augenblick, so schön ist dein Gesicht. So ein Mädchen, tanz für mich. Wenn du für mich lachst, lach für mich selbst, lach für mich das Leben, alles wird hell.